Das deutsche Volk in allen seinen Gauen hat sich zurückgefunden zu seiner deutschen Art. Seine Besinnung auf die nationalen Wurzeln seiner Kraft und seiner Art drängen volksfremde Ideen zurück. Es kann diesem erwachenden Volke nicht mehr zugemutet werden, dass Richter jüdischer Abstammung über deutsche Volksgenossen in Strafsachen Urteile fällen und Strafen verhängen. Ebenso wenig tragbar erscheint es mir, dass die Geschäfte der Staatsanwaltschaften von Beamten jüdischer Abstammung wahrgenommen werden. Das Gleiche möchte ich annehmen in Ehesachen und in Arbeitsgerichtssachen deutscher Volksgenossen. Mir erscheint heute diese Einrichtung der Gefängnisfürsorger nur noch als eine Werbestelle für den Marxismus unter den Gefangenen, nicht aber als ein rechtes Organ im Strafvollzug. Aber auch sonst liegt der Strafvollzug im Argen. Wir müssen uns daran gewöhnen, wieder Strafen zu lernen und hart zu sein. Nicht etwa der Härte wegen, sondern weil wir durch die Strafe erziehen müssen und sollen. Strafe muss fühlbar sein und Gnade soll nur eine seltene, aber eine gerechte Sache werden. Dass ich mit meiner Absicht wieder Zucht und Ordnung in die Gefängnisse zu bringen, weiterhin die Fürsorger restlos abzubauen und wieder den Zweck einer Strafe als Erziehungsmittel aufgefasst wissen will, recht habe, beweist mir die Unzahl von Schreiben, die mir bisher zugegangen sind und die alle hierin ihre volle Zustimmung ausdrücken.